Einen wunderschönen guten Abend. Auf dem Raucherbalkon. Auf dem Raucherbalkon brennt ein Licht. Aber wir sehen keine Gäste nicht. La la la. Aber das macht ja nichts. Ist die Ukulele eigentlich so ein typisches griechisches Instrument eigentlich? Weißt du das? Griechisch? Nee. Hawaii hätte ich gesagt, oder? Ja, das ist doch ja. Ja, nur weil der kleine Dicke da, nur weil dieser kleine Dicke da Somewhere Over the Rainbow gesungen hat? Die Griechen haben doch andere Instrumente, die haben doch hier so Mandoline oder wie heißt das? Oder da gibt's doch, die haben doch so andere so. Aber ist dieses Sotake-Ding, nicht Ding? Ist das nicht auf Ukulele gespielt? Das weiß ich nicht. Da, nö, keine Ahnung. Ich mach ja keine griechische Musik. Nana Muscuri? Ich mach in der Form von tun, erledigen oder selber dran teilnehmen. Aber Nana Muscuri fand ich geil. Mit ihrer schönen Brille. Ja, hat er was, oder? Ja, so, super. So. Gibt's in manchen 80er-Jahre-Porno auch so Leute mit so Brillen. Fräulein Rottenmeier. Fräulein Rottenmeier. Oh. Heidi. Heidi. Böhmermann und Schulzgott. Ich habe ja ernsthaft überlegt, ob ich mal anfange, die alten Biene Maya-Serien zu gucken. Die haben da gesprochen von einer Maus bei Biene Maya. Kannst du dich an eine Maus bei Biene Maya erinnern? Ja, es gibt eine Maus bei Biene Maya, aber das ist dann schon ganz, ganz am Ende. Kommt die noch dazu. Ja. Das ist dann. Aber frag mich nicht, wie die heißt, aber ich weiß, dass es eine Maus gibt mit Brille. Die Maus hat eine Brille auf. Das weiß also, ich. Also ich kenne nur diese Spinne, die heißt, wie heißt die, Thekla Carola Wied, ne? Ja, nee. Die Spinne Thekla, genau. Die so hervorragend Geige spielt. Ah ja, genau. Thekla Carola Wied. Damals. Wer kennt sie nicht? Ja. Das war was. Wie war dein Tag heute, Klaus? Ja, Freitag. Ich habe heute tatsächlich frei gehabt, weil ich musste zum Amt heute mal. Ich musste meinen neuen Personalausweis mal abholen, weil ich meinen alten nicht mehr gefunden habe. Den habe ich scheinbar irgendwo verloren. Und dann habe ich mir einen neuen bestellt. Jetzt habe ich so ein kleines Plastikkärtchen hier als Personalausweis. Ja, auch schön. Der passt wenigstens gescheit ins Portemonnaie, muss ich sagen. Und ansonsten, ja, der übliche Wahnsinn, der hier bei uns daheim halt so stattfindet. Die Hanna war heute daheim, die hat keine Schule gehabt, weil die Lehrerin krank war. Und die Frau KB Music ist heute so gegen 15 Uhr losgefahren zur Fortbildung wieder. Die ist also unterwegs. Ja, bin ich mit den Mädels allein daheim, dieses Wochenende. Das hat auch immer einen gewissen Reiz. Charme, genau, ja. Aber Wochenende ansonsten ist relativ ausgeplant. Dann irgendwie Kindergeburtstage stehen an, also nicht von unseren, sondern da, wo die unsrigen hin müssen. Und ja, schauen wir mal. Ist immer was los. Ja. Das ist so. Ja, wir haben uns ja auch mal so ein bisschen Gedanken gemacht, was ist mit dem Raucherbalkon los? Ist das Frühlingsflaute? Gibt's sowas? Es ist, vielleicht hat es damit zu tun, ja, dass es, also zumindest bei uns hier ist es so, dass das Wetter sehr schön ist und dass man halt anfängt, also bei uns ist zurzeit auch viel im Garten dann zu tun und du musst ja das ein bisschen auch wieder alles herrichten, dass du im Sommer dann auch gescheit draußen sitzen kannst, so nach dem Winter und ja, ich weiß es nicht. Ist halt auch länger hell, ne? Mhm. Keine Ahnung. kann ich dir so nicht beantworten. Aber wir können es ja immer nur wiederholen. Der Balkon ist ja nicht von uns beiden abhängig eigentlich normal. War eigentlich nein. Ja, wer kann, der darf. Also wir wollten eigentlich nicht hier den Vorturner machen. Aber ich habe für alle Beteiligten. Ich habe mal, so ein bisschen im Blog durchgeguckt. Ich glaube, wir hatten bisher erst zwei Aufnahmen, wo wir nicht federführend waren. Das einmal war die Frau Hitchcock, ganz am Anfang mal. Ja, da war die mit dabei, das stimmt, ja. Und einmal hat es der Urbiwan gemacht, vom Geo-Gedöns, glaube ich. Ja, nee, das. Wir haben aber auch die Folge mit dem Planet Kai und mit dem Bobs und Bob. Ach, ja, stimmt, die haben ja auch mal was allein. Die haben das auch mal hier mal im Duo alleine mal gemacht und aufgenommen. Das war auch ganz schön eigentlich. Ja, kann man sich ja, also auch gerne immer anhören. Ich habe immer so Angst, dass dieser Balkon stirbt. Ich möchte nicht, dass der stirbt. Ja, was heißt, der stirbt ja nicht. Der wird ja jetzt nicht hier vom Netz genommen. Nein. Entschuldigung. Ah, das schneiden wir nicht raus. Nein, so. das ist ja alles. Das ist ja irgendwie. Nee, das ist halt, ich sag immer so, gewisse Dinge haben ihre Zeit irgendwo, ne? Und vielleicht ist im Moment halt einfach mal ein bisschen ruhiger. Weil, ich meine, wenn du mal siehst, viele Leute, die hier auf dem Balkon angefangen haben, sage ich jetzt mal, in Anführungsstrichen, oder die hier so als erstes aufgeschlagen haben, die sind ja alle, das klingt jetzt blöd, aber die sind ja alle in Anführungsstrichen groß im Geschäft mittlerweile. Das heißt, die sind ja irgendwo beschäftigt und vielleicht ist da einfach nicht mehr die Zeit, auch mal hier vorbeizugucken. Und mein Gefühl ist, dass es oft so ist, du kannst ja über die Pott-WG in den Teamspeak reinschauen, ohne dass du dich anmeldest. Ne? Mhm. Und wenn dann keiner auf dem Balkon ist, dann gehen die, dann melden sich die meisten wahrscheinlich gar nicht erstmal an. Das heißt, ja, jeder guckt, ob jemand da ist, aber ihr guckt an der falschen Stelle. Ihr müsst einfach euch mal einloggen und mal ein halbes Stündchen hier mal warten. Da kommt meist schon immer einer vorbei. Ganz genau. Einfach mal auf dem Raucherbalkon einloggen, einloggen. Seid da, schaltet euren Kopfhörer an, surft auf YouPorn nebenbei oder macht's Mikro mal zu. Ja, sonst müssen wir so viel schneiden. das ist, glaube ich, auch der richtige Weg. Also ich meine, ich mache diesen Fehler ja auch, aber ich mache, also ich meine, den Twitter-Account bespielen wir beide, da haben wir beide den Zugang zu, also das stimmt schon. Gut, wenn wir natürlich einen regelmäßigen damit hatten, dann würden wir ins Boot nehmen. Was ist denn hier zum Beispiel mit diesem Metacast-Jochen? Der war ja auch eine Zeit lang immer hier, der ist auch irgendwie, der ist immer krank, habe ich das Gefühl, kann das sein? Martin, ja, nicht, der ist immer krank, nicht, ne? Nicht immer, der war jetzt längere Zeit krank und ich glaube, für den ist es halt so, dass der den Metacast halt macht. Da hat er seinen Slot am Donnerstag immer 21 Uhr und die Woche über ist, glaube ich, bei ihm arbeitstechnisch einfach, dass der so viel um die Ohren hat, dass er da nicht so wirklich hier uns besuchen kann immer. Ah, okay, alles klar. Ja. Dann hat er auch noch Familie und Kinder und dann ist er teilweise, wenn wir hier um 18 Uhr Licht anknipsen, dann ist das schwierig dann, ne, für den einen oder anderen dann schon hier direkt aufzuschlagen dann vielleicht. Aber wie gesagt, es liegt ja nicht nur an uns, ihr könnt das ja auch selber machen. Man muss da ja nicht auf uns warten immer. Ja, also wäre halt einfach mal schön, wenn mal der ein oder andere mal sich mal dazuschaltet. Es sind also auch mal Leute mal kurz hier gewesen, die beruflich auch viel beschäftigt sind. Also ich sag mal hier, der Selbstgesprächler ist ja auch mal ganz gerne hier. Der würde, glaube ich, auch gerne, aber er hat einfach keine Zeit. Ja. Dann hier der Babylon 5 Pfosten, wie heißt er? Sascha Erler. Ja, den habe ich jetzt nachts hier mal getroffen. Da habe ich noch was ausprobiert, weil ich ja so tierisch Netzprobleme hatte hier. Und dann dachte ich, probier es mal nachts mal aus, ob es dann besser ist. Dem war dann auch so und da kam er dann vorbei. Ja, hat kurz Hallo gesagt. Also, aber man kann natürlich hier keinen 24-Stunden-Service auf dem Balkon anbieten. Da. Das kriegen wir jetzt auch nicht hin. Nee, wie gesagt, ihr könnt hier einfach herkommen, nehmt einfach auf, schreibt Klaus oder mich an, schickt uns einen Link hin, wo die Datei ist, wenn ihr kein Auphonic habt oder so. Also ich habe Auphonic Desktop App, also ich habe sie bezahlt. Ich jag das durch Auphonic. Klaus kriegt das Ganze dann via Link von mir aus der Dropbox und dann Klaus schnippelt dann nochmal den Arsch und den Anfang an, den Anfang zurecht und ist gut. Das heißt, Klaus ist natürlich, weil Klaus ja auch, glaube ich, im Impressum steht, der guckt natürlich auch mal oder hört natürlich immer vor, kann ich das so senden? Ja, das mache ich schon. Dass ich da, und du hörst es ja auch oft in Gesprächen, dass einem das vielleicht gar nicht so recht ist, was gerade passiert. Das kann man dann auch einfach mal raus. Schneiden. So, jetzt ganz kurz nochmal, weil wir vorhin, ich weiß gar nicht, ob das jetzt auf der Aufnahme drauf ist oder nicht. Biene Maja, die Maus bei Biene Maja heißt Alexander. So. Alexander. Ah, Alexander, okay. Ich habe dir unten ein Bild reingepostet. Ah, okay. Alexander. Genau. Alexander, die Maus bei der Biene mit Biene Maja. Das war mir völlig neu. Okay. Ja, das ist aber auch erst in den älteren Folgen. Jo. Und gibt sogar ein Gruppenbild da oben. Sehr, sehr nett. Warte mal, das müssen wir auch noch da unten. Also sieht so ein bisschen aus wie du, ne? Meinst du? Sieht aus wie so ein Keller, so ein Verlies. Ach so. Ja, der kocht da irgendwas auf dem Bild, oder? Was macht der da? Ja, der kocht da irgendwas. Ja. Aber du bist ja gut weggekommen, habe ich ja gehört, in der Community. Du bist ja so der Papa der Podcaster. Ja? Und ja, aber du bist ja bei der Novellierung dieser Podcast-Geschichte bist du ja also dieser EU-Podcast-Gedönse bist du gut weggekommen beim Umwomukum-Podcast. Scheinbar machst du alles richtig. Ja, weil ich im Keller sitze und annähernd Hochdeutsch rede. Ja. Du bist geboren in Köln, aber eigentlich, ne? Also ganz genau bin ich geboren in Gummersbach, also in Bergneustadt, das ist kurz neben Gummersbach, also im Oberbergischen Kreis eigentlich. Also da wo ihr letztens euer Konzert vom Backhauscast gegeben habt. Genau, das war also für mich quasi ein echtes Heimspiel. Was war das da jetzt für eine Plörre, die er da trinkt? Ist das jetzt so das Standardbier von Gummersbach? Wie heißt das? Petersboy? Peterskölsch. Peterskölsch. Kölsch, ja, das ist, so wie wir es jetzt dann wohl festgestellt haben, ist das der, irgendwie sind die verbandelt mit dem VfL Gummersbach, das ist der Handballverein bei uns in Gummersbach. Und dann trinkt man Peterskölsch. Ja. Also gibt's da irgendeine Region, der sagt, so, das ist Kölsch und das ist das Original-Kölsch oder? Ja, hauen die sich die Köpfe ein? Das ist unser, das ist das Bessere. Ich kenne mich nicht aus. Also ich weiß ja, Kölsch ist ja, das ist ja so ein, ist dunkel, glaube ich. Ist kein helles, ne? Ist ein dunkles Bier? Nee, ist ein helles Bier. Ist ein helles, okay, ist ein helles Bier. Das Dunkle ist das verbotene Bier aus Düsseldorf. Ah, okay. Und man trinkt es aus Bacardi-Cola-Gläsern. Ja, aus Regenskola. Ja, gibt's da irgendeiner, der sagt, das ist das Kölsch, wo, wenn man sagt, ich trinke einen Kölsch, das ist das Kölsch, oder gibt's da ganz viele, wie es, was weiß ich, Weizen oder Zwickel gibt? Nee, da gibt's ganz viele verschiedene Sorten. Ich wüsste auch nicht, ob es jetzt das Kölsch schlechthin gibt. Da kenne ich mich gar nicht so genau aus. Aber ist halt wie beim Pilz auch, es gibt ja, was weiß ich, Krombacher, Warsteiner, Bitburger, Becks oder weiß der Geier, was gibt's noch? Feltins, so mal kurz mal, und genauso gibt es verschiedene Kölschsorten. Nehmen wir das Peterskölsch als erstes, dann gibt es Frühkölsch, Sions, Gaffel, Reisdorf, weiß der Geier. Also jede Brauerei hat ihr eigenes da auch. Und was du da trinkst, ist dir selbst überlassen. Also ich war auf jeden Fall sehr froh, dass auch fern der bayerischen Heimat mir irgendwann endlich ein Augustiner in die Hand gedrückt wurde. Ehrlich? Cool. Ja, was heißt endlich? Das war eigentlich das erste Getränk, was ich in der Hand hatte, als ich dann beim meinem großen Bruder auf dem Hof stand. Da haben wir erstmal gleich mal da so zwei so Kannen aufgerissen. Ja, das war also sehr schön. Also ich wäre definitiv auch gekommen, weil Köln ist jetzt nicht so weit weg mit dem Zug. Also Ich habe gerade immer noch mein Krankenhauspraktikum an der Backe. Ich muss morgen früh los und Sonntag nochmal los. Dann habe ich meine 80 Stunden erstmal rum und muss dann im Sommer nochmal 80 Stunden. Aber ich wäre ich wäre gekommen. Und ich warne dich also jetzt schon mal vor, also wenn ich irgendwann mal komme, werde ich das nicht ankündigen. Ich stehe dann einfach da. Wo und wie du mich unterbringst, ich verlange, dass ich nicht unter der Brücke penne. Was habt ihr da für einen Fluss? Donau? Nee, was gibt's da für? Hier, welcher Fluss fließt durch München? Isar? Die Isar, richtig. Ja, siehst du. Als Geocacher und Rätselkönig musst du sowas doch wissen. Ja, aber ich werde das irgendwann so mal machen, weil ich einfach die Pippi in den Augen sehen möchte und so. Ich würde mich auch einfach mal, ich würde das auch so machen und so und würde einfach sagen, so, ja, ich gucke mir das Konzert an, dann gehe ich hin und sage, sie, das ist cool, was sie hier machen, sag mal. Sie, Herr Backhaus. Kann ich ein Autogramm haben? Aber ich glaube, du erkennst mich an meiner Stimme. Ja, stimmt. Wir haben uns ja zumindest schon mal auf Google Hangout schon mal gesehen. Also ich glaube, so ganz inkognito wirst du da nicht durchkommen. Es sei denn, du klebst dir noch ein Bärtchen an oder kommst in Frauenkleidern. Das wäre natürlich die andere Möglichkeit noch, mich zu verwirren. Wäre es jetzt schlimm, wenn ich dich jetzt mal ganz kurz verwirre, weil ich stehe gerade auf dem Schlauch, aber ich muss mal ganz dringend meinen Schlauch raushalten. Ja, du verwirrst mich nicht. Ich kann schneiden. Ja, nein, aber hättest du einen Titel für die YouTube-Playlist? Oh, ach so, ach da sind wir, so schnell schon. Das war jetzt das. Hättest du einen Titel für die YouTube-Playlist? Ja. Warte, gib mir einen kleinen Moment, ich muss mal eben hier auf YouTube mal schauen, weil ich habe jetzt ein paar Sachen gesehen, ich weiß die aber nicht auswendig. Es gibt so viel tolle Musik und du kannst dir das immer nicht so schnell merken, wie die heißen dann die Titel immer. Das war zusammen mit Super 2, das weiß ich noch. Warte. Jens Böttcher. Ich laufe, ich falle von Jens Böttcher, genau. Jens Böttcher und das Orchester des himmlischen Friedens. Das würde ich auf die Playlist mal schubsen. Wie heißt das? Ich laufe? Ich laufe, ich falle. Ich kann dir den Link unten reinhauen, das ist ja kein Problem. Alles klar, dann hören wir uns mal alle an. Dann kannst du das hier bei der Pause mitnehmen und anhören derweil. Ja, Jens Böttcher, Jens Böttcher mit ich laufe. Ich laufe, ich falle. Alles klar. Bis gleich. Bis gleich. Yo. Ja, welcome back to the Raucherbalkon mit Jens Böttcher. Ich bin auch ganz schön gelaufen. Ich habe da ja gerade echt nochmal kurz reingehört. Ich habe mich auch mal neu eingeloggt. Wer hat sich an dieses bescheuerte Passwort einfallen lassen? Welches Passwort? Ja, ich musste mich ja für YouTube einloggen, damit ich das Ding auf die Playlist nehmen konnte. Ich muss sagen, also es fängt sehr ruhig an. Ich dachte, okay, aber... Ja. Das geht ja richtig dann, ich finde, das wird dann schon sehr aggressiv, dieses Lied, ne? Ja, das geht dann gut zur Sache. Also mir gefällt sowas. Ich höre sowas ab und zu mal ganz gern. Und ich mag es, weil es auch mal ein deutschsprachiger Song ist. Das ist ja dann auch mal selten, dass wir mittlerweile gute deutschsprachige Rockmusik irgendwo haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Du bist ja auch großer Fan von Olli Schulz, ne? Der singt aber nie Deutsch, ne? Olli Schulz, der singt auch Deutsch, aber der ist ja jetzt nicht so rockig wie jetzt der Jens Böttcher zum Beispiel, ne? Ah, okay. Der ist ja mehr so, ich weiß gar nicht, wie man die Musikart nennt, die der macht. Das ist aber doch mehr so relativ seicht im Gegensatz zu dem, was wir jetzt eben gehört haben, ja. Jo, Pop. Ja, Gitarrenbaden-Pop oder irgend so, würde ich sagen, ja. Ja, cool. Also ich habe ja den Backhaus-Cast gehört und du hast ja, oh ja, oh. Ich auch. Oh ja. Ich habe jetzt hier auch zu Hause so ein elektronisches Multifunktionsgerät stehen. Das da wäre? Ich, Ja, dieses Wanderwaffeleisen. Ah, ja, richtig. Ich habe immer noch den USB-Stick gesucht, wo ich dann die Programme da drauf einspielen kann, die Debug-Programme. Nee, was ich wissen wollte, ihr habt ja den Gérard zu Gast gehabt und habt den Gérard so hoch gelobt und der war ziemlich textsicher. Was hat denn der gesungen? Was habt ihr denn gespielt, was der mitsingen konnte? Also ich habe ja so schon so das ein oder andere Mal gehört, also von Frank seiner Band, da habe ich ja gehört, habe ich gedacht, ja, das kann ich mir jetzt nicht so wirklich antun, das ist jetzt nicht böse gemeint. Ich bin ja so ein Mensch, ich muss Sachen hören, die ich kenne. Mhm. Oder sie müssen einfach gut sein, aber ja gut, bei Frank, also das hört sich an so, ich weiß nicht, das ist so. Das ist ja so kirchlich irgendwie, ne? Oder das ist komplett eigene Musik, Eigenkomposition? Was ist das? Das sind komplett eigene Kompositionen, wo ich zu 80% die geschrieben habe eigentlich damals. Ah, okay, alles klar. Ja, aber ihr und habt, der Gérard hat natürlich mitgesungen, jetzt nicht, wo wir gespielt haben, sondern das war ja ein Event, da haben ja zwei Bands gespielt. Das heißt, die Next Blues Generation hat so den Opener gemacht, so ein Stündchen. 15 Minuten. Und dann kam noch eine zweite Band und die haben halt so 60er, 70er Jahre Rock-Klassiker gespielt und da war der Gérard doch gut mit dabei, also, muss ich sagen. Ja. Also die klassische, wie nennt man sie? Die klassische Top 40 Band. Ja, die klassische Coverband so aus für Oldies, ja. Ah, okay. Da war auch hier dieser, das schöne Lied mit Massachusetts dabei, ne? Das hätte ich gerne mal gehört, weil also Massachusetts für Gérard, Massachusetts, man kann es aussprechen. Ja. Es ist, also ich habe es auch lange geübt. Ja, also, ich übe auch schon den ganzen Tag. Ich habe da noch was zu tun mit. Also es gibt diverse Zungenbrecher, wo ich meine Probleme hatte. Das war unter anderem von den Bee Gees Massachusetts und entkoffinierter Kaffee ist auch nicht sehr einfach. Entkoffinierter Kaffee. Ja, ist auch, also von, ist von welcher Band war das jetzt genau? Achso. Sollen wir mal schauen, auf YouTube gibt es bestimmt auch. Nee, es waren die Caro Coffee Girls. Die, genau. Carlo und die Caro Coffee Girls. Mit ihrem schönen Song Entkoffeinierter Kaffee. Nee, das war so ein Ding, so Massachusetts, Massachusetts. Und, ich trinke mal noch einen Schluck, mal gucken, ob es besser wird. Aber ich habe mir echt überlegt, weil das Ding ist ja ein Song von den Bee Gees und, also ich weiß nicht, wer hat denn da gesungen, Robin Gibb oder Barry Gibb, die singen da ja auch sehr hoch, da denkt man ja echt, also den haben sie ja vorher mit dem Vorschlag haben auf die Eier gehauen. Nee, also da in Gummersbach vor Ort hat gesungen der Peter aus Dümmlinghausen. Ah, okay, alles klar. Ich habe mich weggeschmissen. Das sind so es gibt so ein paar Dinger, die sind auf der Bühne eigentlich ein No-Go. Und einer davon ist der zum Beispiel. Ne? Hier ist der Peter aus Dümmlinghausen. Und ich singe jetzt für euch von Bee Gees Massachusetts. Genau. Ja, genau. Das ist wie der beliebte Spruch, wenn du irgendwo bist, was weiß ich, bist du in Bielefeld oder was und hast da 40 Leute vor der Bühne und begrüßt sie mit Hallo Bielefeld. Das hat auch immer so einen gewissen Charme von, ja, hättest du dir auch sparen können an der Stelle. Ja, aber wie gesagt, das war ein schönes Wochenende. Das kann ich nie anders sagen, das hat richtig Spaß gemacht. Also Bee Gees habe ich eh nie viel mit am Hut gehabt. Ja. Ich habe lediglich Bee Gees, klar, Stayin' Alive, der Klassiker, das kennt jeder. Mhm. Das ist so John Travolta und Olivia Newton-John, Ende der 70er. Olivia Newton-John. Und ich habe dann eigentlich von den Bee Gees erst wieder was mitbekommen in den 80ern, wie ich angefangen habe, mit den Kassetten aufzunehmen. Ja. Ich weiß. Your love. Ja, auch, aber es war dann ein Hit von Robin Gibb, Juliet. Juliet, oh Juliet. Der? Ja, genau la, der. La, la, la, la, la, la. Und wenn man, ja, weiß ich nicht, bestimmt auch. und wenn man sich die Musik der Bee Gees so anhört, okay, man kennt jetzt halt so irgendwie 70er und so. Ja. Und ich kann jedem mal nur empfehlen, sich, wenn man also Silvester gefeiert hat und sternhagelvoll war Silvester und sich dann wie heißt das, Neujahr aufs Sofa legt und einfach mal durchs Fernsehprogramm zappt, also wenn man nicht Netflix oder Amazon guckt, und wenn man dann auf eine Reportage stößt, das Leben der Bee Gees, dann kann ich nur sagen, das sollte man sich mal angucken, weil die Bee Gees sind, glaube ich, und das haben sie, glaube ich, in dieser Reportage gesagt, die einzige Band, die in 4 Jahrzehnten einen Nummer-1-Hit hatte. Na, schau mal, na guck. 60er, 70er, 80er und 90er, in allen Jahrzehnten hatten die einen Nummer-1-Hit, meine ich, das haben die in dieser Reportage gesagt. Und also wie gesagt, Bee Gees eigentlich so klassisch aus den 70ern, aber wenn man mal die Bee Gees in den 60ern hört, die haben Mucke gemacht wie die Beatles. Die haben, also wenn du das hörst, dann sagst du, nein, das sind nicht die Bee Gees. Mhm. Ja, da bin ich gar nicht so bewandert. Das hab, was, ja, was ich habe das, so. ich habe das zufällig wirklich in dieser Reportage gesehen. Bee Gees, und das war wirklich so 60er, 70er, 80er und 90er. Mhm. Und die haben also, ja gut, klar, How Deep Is Your Love, Stayin' Alive, Massachusetts. Ja, aber wenn man sich echt Dinger von denen aus den 60ern anhört, das ist so typisch Klassiker, so Rock-Pop hier, so Kings, Rubettes und was weiß ich, was da damals war, da würdest du nie sagen, das sind die Bee Gees. Das würdest du nie sagen. Das fällt mir gerade mal so ein. Das habe ich mal gesehen. Ich habe mal so eine Biografie, so heißt das genau. Biografie der Bee Gees. Das ist also echt schick. Ja. Damals. Jetzt schaue ich gerade, wenn du über Musiker sprichst, musst du ja immer schauen, ob von denen noch einer lebt, ne? Aber ich glaube. Ich glaube, sie nicht. Also auch in dieser Reportage war auch, glaube ich, ich weiß nicht, das. Der jüngste von denen, das waren, glaube ich, 3 Gibb-Brüder, ne? Ja, 3. Barry Gibb, der, dann der Zwillingsbruder Robin. Robin und dann der eine, ich glaube, das war der Maurice. Und ich glaube, das war so ein Querschläger. Ich glaube, der ist immer aus der Reihe getanzt. Also das wird in dieser Reportage sehr gut erklärt. Also der hatte, glaube ich, ich weiß nicht, Drogen, Alkohol, irgendwas war da immer. Das... Also so eine Biografie, das ist dann schon mal sehr, sehr interessant, wenn man sich das anguckt. Und kann ich empfehlen. Bee Gees, Biografie, top, super. Genau. Wenn ich das hier richtig sehe, Barry Gibb ist der Einzige, der noch lebt im Moment davon. Stimmt, Robin Gibb ist, glaube ich, an Krebs gestorben. Und die, ja. Ach, ich habe hier gerade den Wikipedia-Artikel, den haue ich mal mit in die Shownotes. Da kann man sich das selber mal durchlesen. Also und dann stand Gerard vor der Bühne. If we're going to San... Ach nee. Wir standen natürlich nicht vor der Bühne, sondern wir standen natürlich nahestmöglich an der Theke. Ne? Du weißt ja, du kennst ja das schönste, das Lieblingsmöbelstück von jedem Kölner, ne? Nein. Die Theke. Ah, okay. Ja. Und ja, haben dann von hinten das Feld aufgerollt und fleißig mitgesungen und getanzt. Sehr lustig. Da wäre ich ja auch sehr gerne. Sehr, sehr lustig. Das war bestimmt sehr schön. Ja, das war sehr, sehr, sehr spaßig. Ganz, ganz lustig. Die Kinder vom Frank waren auch mit dabei, also die beiden Großen noch. Die haben auch getan und hatten auch ihren Spaß. Wer hat da jetzt alles gespielt? Sam, du, Frank und Papa, ne? Ja. Und einen Bassisten gibt's auch noch. Der ist aber, ja, aber der gehört, ein alter Bekannter aus also die Mädels, Rockertagen von meinem Dad noch. Ja. Die Mädels spielen nicht mit, ne? Nee, die spielen nicht mit. Die ist ja die eine wohnt ja in Berlin, die kommt da nicht extra für hin. Und die Ruth, die wohnt zwar ums Eck, aber die ist halt mit ihrer Familie sehr eingespannt und die war auch leider gar nicht da zum Zuhören. Aber gut, das ist halt so. Ja, also spielen die denn Instrumente eigentlich, die Mädels? Ja, das schon. Also ich habe dir ja vor, die haben früher auch mal mitgesungen als Background, aber die haben halt jetzt halt keine Zeit mehr. Okay. Also ich habe dir vorhin, gibt durchaus Aufnahmen und Konzerte und auch Videos, wo die mit auf der Bühne waren und haben mit hinten drin gestanden und haben Backing Vocals gemacht, ja. Ah, okay. Also ich meine, also Blockflöte ist ja auch nicht schwer. Ich habe dir ja vorhin ein Video geschickt, vielleicht möchte mal eine von dem. Mal die Blockflöte rausholen, endlich wieder. Ja, du hast ja gesagt. Also ich fand es ja sehr schön. Du hast ja gleich losgelegt hier. Da gab es eine mit einem Blockflöte. Ja, Jethro Tull. Nee, das war Querflöte. Querflöte, ja. Nicht Blockflöte. Querflöte, gar nicht Blockflöte. Blockflöte, ich glaube, das bekannteste Rockstück, was es gibt, wo tatsächlich eine Blockflöte drin ist, ist Stairway to Heaven. Und zwar das Intro. Ah, okay. Da kommt die Gitarre und das ist tatsächlich dann, setzt eine Blockflöte ein und spielt das Thema zum ersten Mal durch. Also mal so viel zum Thema Musikwissen. Ich sehe gerade, und das nervt mich schon seit Wochen, ich habe eine Warze am Finger. Am Finger? Gut. Da muss man doch nachts auf den Friedhof mit einer toten Katze und dann, oder? Gibt's da nicht irgendwas? Ich kann es ja nicht sagen. Also ich bin ja morgen wieder im Krankenhaus. Also wenn da eine vernünftige hübsche Chirurgin ist, dann darf die da mal ran. Aber ich bin ja hier auch so ein Randharzer. Ja. Ich habe gehört, im Harz kann man Warzen besprechen lassen. Ja, genau, sowas gibt's auch. Das kennst du auch, bestimmt, ne? Hast du auch schon mal gehört, ne? Das hilft bestimmt. Ich frag mich, wie man so eine Warze bespricht. Hallo Warze, geh weg oder was? Hau ab, du Sau. Nee, da würde ich auch die hübsche Chirurgin dann vorziehen. Aber da ist natürlich, musst du natürlich dran denken, hat die, da muss natürlich tapfer sein, da darfst du nicht rumwimmern, wenn du da sitzt, ne? Sonst ist peinlich. Ich ziehe ja ab und an mal die örtliche Betäubung auf. Ich weiß, wie das geht. So. Also ich habe auch gesehen, wie man das spritzt. Das kann ja nicht so schlimm sein. Ja, dann. Hau rein. Lass wegmachen. Ja, frisst ja auch kein Brot. Ja, wenn es dich weiter stört, dann kann man so lassen. Ja. Also was ich morgen mache, ich werde morgen mit unserer jüngsten Tochter in den Märchenwald gehen. Im Märchenwald? Kennst du Märchenwald? Weißt du, was das ist? Also es gibt bei uns, ich glaube sogar im Harz, Märchenwald, da gehst du hin und da stehen dann halt irgendwie so, ich sag mal, geschnitzte Figuren, kleine Häuschen und da sind so die Standardmärchen wie Hänsel und Gretel und Rotkäppchen und so nachgebaut. Ist das sowas? Ja, ne? Genau das. Und dann hast du so einen Knopf, da drückst du drauf. Und dann kommt aus irgendeinem Tröt-Lautsprecher, wird dann die Geschichte erzählt. Und wenn du Glück hast, dann hat irgendjemand noch hier und da so einen kleinen Motor eingebaut und dann nicken die ab und zu auch mal mit dem Kopf oder heben mal eine Hand zwischendurch, die Figuren da in dem Häuschen, wo du reinschauen kannst. Es ist ein stinknormaler Sonntagnachmittag. Zwei Wölfe unterhalten sich über Rotkäppchen und den bösen Golf. Genau. Ja. Und dann gibt es da in diesem, das ist der Märchenwald in Wolfratshausen. Und da gibt es eine kleine Achterbahn und die heißt Ohrkatzelbahn. Ohrkatzel. Und du müsstest ja mittlerweile gelernt haben, was das wohl auf Deutsch heißen tat. Ohrkatzel ist hier der Schweif oder der Schwanz von einem Eichhörnchen. Nein, Ohrkatzel ist das ganze Eichhörnchen. Ach so, das ganze, genau. Irgendwas war's, ja. Und der Ohrkatzelschworf, das ist dann der Eichhörnchenschwanz. Genau. Okay. Und da gibt's dann eine Eichhörnchen-Achterbahn. Eine Eichhörnchen-Achterbahn, genau. Wie alt ist die Jüngste jetzt? Ja, die ist 9 geworden jetzt. Ende März. Und ja. Die hat da noch Bock drauf. Oh ja. Mit 9 Jahren so Märchen und so? Ja, und wie? Naja. Also, die sind da zum Geburtstag eingeladen. Das heißt, eine von den Klassenkameradinnen feiert da ihren Geburtstag. Und da gehe ich halt mit. Moin. Als Aufsichtsperson. Also das heißt, ich werde viel Zeit auf der Ohrkatzelbahn verbringen wahrscheinlich. Weil da sonst keiner mitfahren will von den anderen Eltern. Muss ich das mal. Ah, okay. Ja, genau. Soweit der Plan. Für Samstag und Sonntag? Ja, Sonntag habe ich noch nichts. Ja, ich hab diverse Dinge zu tun, die ich aber hier nicht im Podcast verraten werde jetzt. Nee, das stimmt. Also ich bin da involviert. Ja, genau. Und ich weiß, dass du nächste Woche gerne ein Ei legen möchtest. Jo, an Ostern, genau. Dass mir keiner in die Eier tritt, sagte der Osterhasenpapa. Ja. Oder so. Was ist denn mit deinem Geheimfeed vom Podcast Versuchslabor? Da ist auch so ein bisschen Spinnenwebe, ne? Ja, da habe ich ja gesagt, da alles ein bisschen zurückstehen muss dieses Jahr, weil ich ja mich auf die Musik konzentriere zurzeit. Ah, okay. Und läuft, da ja? Ja, da läuft. Da geht's dann ab Ende April geht's dann los und dann eigentlich fast den ganzen Sommer durch. Da ist dann richtig, richtig was los. Ja. Seid ihr denn auch mal außerhalb oder seid ihr auch mal wieder in Europa gebucht? Also, nee. Also nur bayerisch? Nur bei uns hier so die Ecke. München, Nürnberg. Ich glaube, das nördlichste, was wir haben, ist Augsburg. Gibt's einen Tourplan auf der Seite bei euch? Ja, da gibt's die Termine, müssten draufstehen dann. Das ist geil, ne? Ich gebe ein nur SO und ich, Alter, ja, und der sagt mir sofort, Soul-Man. Ja. Oh, hier, demnächst live zu sehen. Die sind aber nämlich aktuell alle drauf, was wir zurzeit in der Pipeline haben. 30.04. Mosacher Maifest. Genau. Aber vorher ist auch noch eigentlich, sind wir noch gar nicht drauf. Am 27. April spielen wir im Airbräu. Das ist am Flughafen München. Also wer so ein Privatjet hat und kurz vorbeikommen will, das kann man dann tun. Jetzt pass auf. 30. April. Jetzt habe ich gerade eine ganz komische Idee. Ich muss gerade mal gucken, was für ein Tag das ist. Das ist ein Sonntag, glaube ich. Der 30. ist ein Sonntag, genau, weil der 1. Mai ja natürlich frei ist. Ja, das ist ja diese Tanz in den Mai-Geschichte, ne? Jetzt hilf mir, Mosach ist wo? Das ist ein Stadtteil von München. Ah, ist ein Stadtteil von München. Ja, München-Mosach. Das ist Richtung Dachau dann. Was würde passieren, wenn ich am 29. April mich hier morgens in Zug setze und würde gegen Mittag ein Foto bei Twitter hochjagen, München Hauptbahnhof, und würde sagen, Klaus, was würde Klaus tun? Dann wird der Klaus wahrscheinlich schon beim Soundcheck sein und wird wahrscheinlich gar nicht weg können in dem Moment. Am 29. April? Achso, am 29. Tag vorher. Ja. Nö, da müsste ich dann schauen. Ich wohne ja weit weg von München. Dann, ja, mach doch mal. Dann sehen wir, was passiert. Ich muss ja auch irgendwo schlafen. Vom 29. bis zum 1. Ich müsste dann am 1. Mai müsste ich dann wieder Richtung Heimat fahren. Ja. Also Lust hätte ich. Bevor du unter der Brücke schläfst, finden wir hier schon Platz irgendwo in diesem Haus. Und dann von April bis Juni ist nix? Ja, ich habe gesagt, sind noch nicht alle drauf. Das müssen wir aktualisieren. Ist ja auch geil. Ja. Open Air, bei schlechtem Wetter im Salon. Dann spielen sie beim Friseur. Ja, ja. Da siehst du, das ist, wenn ITler versuchen, eine Homepage zu machen, dann schaut die so aus. Also 29. April, aber ich meine, das sind 4 Stunden, da müsste ich ja hinter der Bühne stehen. Also wenn hier, wie heißt denn hier, wenn hier Frank, Mensch, Frank, willst du nicht mal deinen Bruder besuchen am 30. April? Am 29. April? Das glaube ich kaum, weil am 29. April hat mein Papa Geburtstag. Da ja, der kommt nicht. Auch. Da, ja, bestimmt. Ja, ist ja egal, dann kommt der Frank erst am 30., dann kommt er am 3., Köln-München ist doch, was weiß ich, wie lange? Halbe Stunde, ne? Halbe Stunde, ja, bestimmt. Wie kommst du drauf, dass du nur 4 Stunden nach München fährst? Nein, ich sehe da, euer Konzert geht 4 Stunden. Ach so, okay, wollte schon sagen. Von 18 bis 22 Uhr. Mhm. Das sehe ich gerade, ja. Ja. Fleißig. Ja, ich habe das jetzt wieder zugemacht hier. 30.06. Rosengarten Wirtshaus. Mhm. Five Live Festival am 1.07. Schon wieder Wirtshaus Rosengarten. Mhm. Alter wird Mosach. Mhm. Also alles in und um München. Und die Termine, die nicht öffentlich sind, die schreiben wir natürlich auch nicht auf die Homepage drauf meistens. Das ist dann ein bisschen blöd, okay, ne? Also wenn wir jetzt irgendwo bei MAN intern bei irgendeinem, IBM lädt ein für was weiß ich, oder bei der SAP oder was, das brauchst du ja nicht draufschreiben, darf ja eh keiner rein. Was ist denn das da? Da ist eine Schnickse, die bläst, wie heißt dieses Gerät? Saxophon. Ja, die Silke. Das ist unsere Soulwoman. Wir haben ja, Quoten zu erfüllen. Ah, da würde ich dann ja auch deinen coolen Kumpel, den du schon mal im Podcast gehabt hast, den würde ich auch kennenlernen, ne? Genau, der Holger, der spielt der Bass. Da sind sie dann alle da. Ach, ich glaube, da habe ich Lust zu. Ja, überlegst du. Ja. So, also ich Klaus. Ich würde mich freuen. Ja. Ja, ich möchte dich auch jetzt ein bisschen entlassen. Wir haben jetzt ja, was weiß ich, eine knappe Stunde aufgenommen. Ich weiß, du musst noch ein paar Eier ausblasen. Ja. So könnten wir es auch sagen, ja. Ja. Das war doch mal wieder nett auf dem Balkon. Ich denke, wir räumen noch ein bisschen auf dann, ne? Ja, räumen noch auf. Wegen was? Wegen den Nachmietern. Ich habe den ja am 1. April hatte ich den ja zum Verkauf angeboten. Ja, richtig, was. Kaum gebraucht. Genau. Das heißt, bevor wir Schluss machen, können wir ja vielleicht nochmal auf den Juli zurückgreifen. Warte mal, ich gucke gerade mal. Ich muss mal die Seite auf dem Raucherbalkon. Da haben wir ja wieder nackt im Pott. Genau, da haben wir ja wieder unsere nackt auf dem Balkon Nacht. Ganz genau, Night of the Pots. So, und ich sehe, wir haben von 11 bis 13.30 Uhr noch 1, 2, 3, 4, 5 Slots frei. Von 14 bis 14.30 Uhr noch ein Slot frei. Und dann ab 14.30 Uhr bis Ende ist voll. Ja. Also, wer noch bei Night of the Pots teilnehmen möchte, der sollte sich auf raucherbalkon.de mal sich den Button NOTP angucken. Mhm. Und da könnte er sich dann in dieses Skript eintragen. Also das ist offen, das Skript. Ihr könnt da drin umher vorwerken. Wir können ja mal sagen, wen wir da schon so alles so haben. Wir haben den Selbstgesprächler Zwiegespräch. Da steht noch, ich will nicht alleine. Also der Volker sucht wohl noch einen Gesprächspartner. Ja, oder er hat schon jemanden, aber verrät es noch nicht, das wissen wir nicht. Das kann sein, das ist dann 10.30 Uhr. Ja. Dann ab 13.30 Uhr ist der Patrick Podcaster, das ist ein Geocaching-Podcast. Das ist der Patrick vom Retro-Kompott, der macht nämlich auch noch einen Geocaching-Podcast. Mhm. Ja, dann kommt der Ralf vom Nebensprechen. Dann kommt Saskis Nerd Talk, kenne ich gar nicht. Kennst du diesen Podcast? Ja, das ist eine nette junge Dame, die Nerd-Themen bespricht und die hat auch einen Blog. Die ist interessant. Die kann man sich mal. Die trägt auch eine Brille. Im Vorfeld schon mal mit beschäftigen. Die trägt auch eine Brille, oder? Nerds tragen nochmal Brillen. Es gibt ein Bild. Ich kenne nur das Bild von ihrem Twitter-Avatar. Da trägt sie keine Brille. Okay, ja, dann kommt der Retro-Kompott, da wird über die alten Computerzeiten C64, Atari, Amiga gesprochen mit Sicherheit wieder. Dann kommt der Flo aus Wietze, dann kommt, da reden wir nicht drüber, das ist... Der Podcast, der nicht genannt werden darf. Genau. Superschwellig. Superschwellig. Agenda 2017 von 16.30 Uhr bis 17 Uhr. Und wir sagen nicht, dass es der Graue Rat ist. Genau, dass die über Babylon 5 reden, das machen wir nicht. Das erzählen wir nicht, das weiß jetzt jeder, nehme ich an. Dann ist noch die Film- und Serienrepublik dabei, ein sehr schöner Podcast, kann ich auch nur empfehlen. Nerd und Krempel, die haben sich ja beim letzten Night of the Pots auch hier mal reingeschlichen und haben sich dann auch gleich bei mir im Podcatcher verewigt. Ja, dann kommt auch wieder der Tobi mit dem Apfelklatsch, das Radiomobil kommt. Ja. Sehr schön. Dann kommt der nicht ganz so unbekannte Superhandwerker, der Bobson Bob. Jo. Dann kommt ein mittlerweile schon etabliertes Night of the Pots Crossover Mupfelplanet. Das ist die Hörmupfel und der Planet Kai, der Planet Kai. Dann Mr. Turkleton, Nerdcast, der war, glaube ich, auch beim letzten Night of the Pots das erste Mal dabei, ne? Richtig, der war auch schon mal da. das stimmt. Dann kommt die Leni. Ja, dann kommt der junge Mann, der gegenüber, wer kommt denn da eigentlich, der junge Mann oder kommt der Papa? Man weiß es nicht. The Master of Intro kommt, der Rikscha-Andri. Genau, Info einholen. Info einholen. Und dann haben wir Österreich zu Besuch, schau mal. Und die Schweiz. Ich wollte gerade sagen, dann kommt ein Podcast, der eigentlich gar nicht senden darf, laut EU, ihr müsst Hochdeutsch sprechen. hat der Christian so gesagt, ja. Ja, ganz genau. Das Sprechgröstel ist am Start. Dann kommt noch ein Podcast, der kein Deutsch kann, also kein Hochdeutsch kann. Poughkeepsie aus dem großen Poughkeepsie-Universum, so gegen 22:30. Ja, und um 22.30 Uhr, da wird's dann mal wieder Zeit. Ich weiß gar nicht, ob die es vorher nochmal schaffen. Es wird das Planet Bob Hörlabor geben. Das sind der Planet Kai, der Bob zum Bob, der Klaus und ich. Und wir werden dann das restliche Bier austrinken, was ihr alle nicht ausgetrunken habt. Genau, und werden dann anschließend in die Aftershow-Party reinschwimmen, wenn dann noch überhaupt noch jemand zugegen ist. Ja. Genau, also so meldet euch an. Ja, ich würde gerne auch dazu sagen, damit wir das hier jetzt schon mal festgehalten haben, es ist zwar der Termin ist der 22.07. ab 10 Uhr. Wir haben natürlich ein paar Sachen dazugelernt. Eine Sache ist, wir haben einen Abgabeschluss für Audiofiles eingeführt. Richtig. Das heißt, wer irgendwas von Hatti oder von mir eingespielt haben will, bitte bis zum 8.07.2017 an unsere E-Mail-Adresse raucherbalkon@gmail.com senden, dass wir das vorbereiten können. Da brauchen wir einfach ein bisschen Vorlauf, dass wir da nicht so in Schweiß kommen, noch so 5 Minuten, bevor die Night of the Pots losgeht. Ja, und es wird wieder einen Livestream geben, es wird einen Chat geben und ansonsten denke ich, sind wir guter Dinge und hauen das Ding nochmal durch, gell? Richtig, und wenn ihr Lust habt, eine Raucherbalkon-Folge aufzunehmen, so wie der Klaus und ich, wir haben einfach mal kurz getroffen, dann kommt ihr her, wir brauchen Input. Das kann nicht immer sein, dass Klaus und ich das machen müssen hier. Das geht so nicht. Klaus muss sich jetzt in seinen großen selbstgeflochtenen Bastkorb setzen, der mit grünem Kunstrasen ausgelegt ist und muss jetzt noch ein paar Eier ausbrüten. Ja, genau. Bock, bock, bock, bock, bock. Das mache ich. Also, in dem Sinne. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, servus.